Sinta salut, sua trentino più bene. Quattro mus malmerde, sai di trovare in soli. Quattro mus tinta salut, sua trentino più bene. Quattro mus malmerde, sai di trovare in soli. Falaleri, più vi tu vi la la la la la. Falaleri, più vi tu vi la la la la la la. Falaleri, più vi tu vi la la la la la la. Falaleri, più vi tu vi. Hat mir Pusser, Kevin, hat mir Schwerte, Kräne, Kräne. Hat in mir Klavider, Kevin, wenn ihr mich gerollt. Mädel, hat mir Pusser, Kevin, hat mir Schwerte, Kräne, Kräne. Hat in mir Klavider, Kevin, wenn ihr mich gerollt. Valerie, Judith, du wie la la la la la. Valerie, Judith, du wie la la la la la. Valerie, Judith, du wie la la la la la. Valerie, Judith, du wie. Hat mir Kopf noch raus, Mädel, hat kein Geld, kein Geld. Doch mir geht's in mit heraus, wie alles in der Welt. Mädel, hat mir Kopf noch raus, Mädel, hat kein Geld, kein Geld. Doch mir geht's in mit heraus, wie alles in der Welt. Valerie, du bist du wie la la la la la. Valerie, du bist du wie la la la la la. Valerie, du bist du wie la la la la la. Valerie, du bist du wie. Ti passa nus, che mi fino picchiai, bene che ne fai in tu, so mutti sei di lì. Per mi listi passa nus, che mi fino picchiai, bene che ne fai in tu, so mutti sei di lì. Valeri, più vi tu vi la la la la la la. Valeri, più vi tu vi la la la la la la. Valeri, più vi tu vi la la la la la la. Valeri, più vi tu vi la la la la la la.